Kann man denn niemals in Ruhe sein Pfeifchen paffen? Ja, ich komme ja schon. Ja? Bist du es, Papa? Ja. Willst du heute mit mir ins Kino gehen? Ach. Im Gloria zeigen sie Invasion von der Vega. Ach, schon wieder so ein Science-Fiction-Quatsch? Wenn du keine Lust hast, rufe ich Ponzo an. Der begleitet mich bestimmt. Das ist Erpressung. Findest du? Na ja, schon gut, ich komme ja mit. In einer halben Stunde hole ich dich ab. Ah, prima, Popeye. Ich freue mich, ja? Ja. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ach. Dieser neue Weltraumfimmel von Olivia treibt mich noch in den Wahnsinn. Diese UFO-Geschichten sind doch reine Hirngespinste. Aber was will man machen? Im Garten von Olivias Haus landet zur gleichen Zeit ein merkwürdiges Flugobjekt. Eine Rampe fährt aus und ein kleiner Roboter verlässt das Raumschiff und marschiert auf Olivias Haustür zu. Ich hole die Erdenfrau. Ich hole die Erdenfrau. Ich hole die Erdenfrau. Ich hole die Erdenfrau. So, da bin ich. Oh, ein Roboter. Hey, was soll das? Sofort loslassen. Ich hole die Erdenfrau. Man entführt mich. Ich hole die Erdenfrau. Ich hole die Erdenfrau. Da hinten kommt Popeye. Er wird mich retten. Eufel, ein Roboter entführt meine Olivia. Zu Hilfe. Er zerrt sie in eine dieser fliegenden Untertassen. Da werde ich mich mal eigens persönlich drum kümmern. Hier geblieben. Teufel, Sie fahren die Rampe ein. Na, wartet. So leicht entkommt ihr mir nicht. Sofort aufwachen, ihr Feiglinge. Raus aus eurer Satinbüchse. Hau mich um. Die machen ja tatsächlich wieder auf. Und sie kommen raus. Nur die Ruhe, Erdling. Ja, lass dir alles erklären. Was seid ihr denn für komische Wichte? Wo ist Olivia? Der Tyrann Honzo der Erste hat uns befohlen, deine Freundin zu entführen. Ja, und sie nach Omega zu bringen. Er hat sie auf dem intergalaktischen Bildschirm gesehen und sich sofort in sie verliebt. Ja, sie ist nämlich schön dünn, während die Frauen auf Omega dick und rund sind. Aber er kann deswegen doch nicht einfach mein Mädchen klauen. Honzo schon. Er tyrannisiert mit seinen Robotern das ganze Volk von Omega. Irgendwie müssen wir ihn wieder loswerden. Wir haben auch schon einen Plan. Aber wenn er gelingen soll, muss Honzo bei guter Stimmung sein. Deswegen möchten wir Olivia mitnehmen. Unser Leben hängt davon ab. Wir verbürgen uns dafür, dass sie heil zur Erde zurückkehrt. Also gut, aber ich segle mit euch. Wozu? Du kannst uns nur helfen, indem du uns deine Frau leihst. Da bin ich ganz anderer Meinung. Entweder ich komme mit oder Olivia bleibt auch hier. Es hat wohl keinen Sinn, mit dir zu diskutieren. So ist es. Na gut, dann steig ein. Wir nehmen dich mit. Gemeinsam werden wir diesen übergeschnappten Schlammbeißer schon klein kriegen. Ich fürchte, du überschätzt dich, Erdling. Honzo ist sehr mächtig. So, wir sind auf Omega gelandet. Hau mich um. Wir hatten doch kaum angelichtet. Unser Schiff fliegt mit tausendfacher Lichtgeschwindigkeit. Hohoho, hau mich um. Wir werden dir zuerst unseren Planeten zeigen. Na komm. Was du hier siehst, sind riesige Plantagen mit Manax-Früchten. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nie davon gehört. Sie sind sehr wohlschmeckend und nahrhaft. Früher konnte sich jeder so viel nehmen, wie er brauchte. Aber jetzt beansprucht Honzo die ganze Ernte für sich. Na, wenn ich den erwische. Da drüben steht er. Aha, dem knall ich eine vor den Bug, dass seine Zähne im Achterdeck Klavier spielen. Halt, warte doch. Was ist denn los? Das ist doch nur ein Denkmal. Honzo ließ es aufstellen. Und jeder, der vorbeikommt, muss sich davor verneigen. Im Ernst? Für mich gilt das aber nicht. Philipp, warum verneigst du dich nicht? Eufel, hier können die kleinen Roboter auch noch fliegen. Philipp. So geht das aber nicht. Pass auf! Seine Keule! Autsch! Zu spät. Diesen fliegenden Blecheimer hole ich mir vom Himmel. Das wäre aber sehr unvernünftig. Lass mich mit ihm reden. Hör mich an, Wächter. Der Erdling kennt unsere Gesetze noch nicht. Sei nachsichtig. Bip, nur dieses eine Mal. Bip, sorg dafür, dass sich der Fremde in Zukunft angemessen verhält. Wie seid ihr bloß unter die Herrschaft dieses verrückten Tyrannen geraten? Also, Honzo ist Wissenschaftler. Er bekam den Auftrag, Roboter zur Verteidigung von Omega zu bauen. Aber mit ihrer Hilfe entmachtete er unseren König und unterwarf die Bevölkerung. Frechheit! Da kommt unser König. Armer Kerl! Er sieht ganz niedergeschmettert aus. Ach, Herr Jemine. Nur Mut, Majestät. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ich glaube nicht mehr daran. Ach, Herr Jemine. Der einzige Vorzug, den er genießt, ist, dass er nicht auf den Manax-Plantagen arbeiten muss. Und was macht Honzo mit den ganzen Früchten? Er kann sie doch nicht alle allein verzehren. Er lässt sie von unseren dicken Frauen auspressen. Den Saft verkauft er dann mit hohem Gewinn in die Galaxien. Die Plantagenarbeiter bekommen nur eine armselige Ration, Manax. Obwohl sie jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schuften. Unverschämtheit! Und was ist eure Aufgabe? Dünne Frauen zu entführen? Nein! Wie kommst du darauf? Wir waren Hofalchemisten. Ja, das will sich Honzo jetzt zunutze machen. Wieso? Wir sollen ein Lebenselixier erfinden. Er will unsterblich werden. Das fehlt gerade noch. Wo ist eigentlich Olivia? Beim König. Wir werden dich im Thronsaal verstecken. Von dort kannst du alles beobachten. Wenn ihr meint. Komm jetzt. Popeye wird von den beiden Omeganern zum prächtigen Königspalast geführt, in dem jetzt Honzo haust. Ungesehen schleusen sie den Matrosen in den Thronsaal und verstecken ihn hinter einer Säule, von wo aus er alles überblicken kann. Dort, auf dem Thron. Ja, da, das ist Honzo. Und neben ihm steht sein Leibroboter Bigro. Er besitzt einen eingebauten Computer, der all die anderen kleinen Roboter kontrolliert. Hör auf zu klimpern! Eufel, da ist ja auch Olivia. Bring Speisen für meinen Gast. Hier sind Früchte, Sir. Und frisch gepresster Manax hier. Trink das, Olivia. Es ist unser Nationalgetränk, sehr bekömmlich. Behalte dein widerliches Gesöff und bring mich nach Hause. Als meine zukünftige Frau könntest du ruhig etwas liebenswürdiger sein, mein Täubchen. Heiraten? Dich? Niemals. Und nenn mich nicht Täubchen. Mit dem Lebenselixier, das meine Alchemisten gerade erfinden, kann ich lange warten, bis du es dir anders überlegt hast. Da kannst du warten, bis du anwächst. Dem dreh ich einen Knoten in die Rahe. Bleib ruhig. Du wirst uns noch alles verderben. Wo sind die Giftmischer? Was ist mit meinem Elixier? Jetzt ist unsere Stunde gekommen. Wollt ihr ihm wirklich zum ewigen Leben verhelfen, diesem Schlammbeißer? Natürlich nicht. Wir geben ihm einen Narrentrunk. Davon wird er fürchterlich albern. Ja, und wir können ihn wieder absetzen. Großartig. Wir kommen, großer Honzo. Wir kommen. Na endlich. Ich bin am Rande meiner Geduld. Es ist uns gelungen. Nehmt einen Schluck. Hier. Und dieses Gebräu macht einen wirklich unsterblich? So ist es. Dann trinkt ihr zuerst. Los! Ihr habt es euch redlich verdient, unsterblich zu werden. Danke, aber wir... Trinkt! Ja, natürlich. Du auch. Wenn Sie es wünschen. Er schmeckt aber gut. Habe ich mir doch gedacht, dass die beiden Giftmischer mich reinlegen wollten. Unsterblich. Unsterblich blöde sind sie jetzt. Bei allen Seeäufeln. Der Plan scheint daneben gegangen zu sein. Tut mir leid, Olivia. Da ich nun nicht unsterblich werden kann, musst du dich jetzt entscheiden. Doch, fahr zur Hölle. Aber Liebste, nicht doch. Komm in meine Arme, du komm. Lass mich. Flüchtling, los. Jetzt reicht's. Nimm deine ungewaschenen Pfoten von meiner Braut. Wie bitte? Popeye, hilf mir! Das übernimmt mein Leibroboter. Bigro, pack ihn! Meister. Komm nur her, du dämliche Konservenbüchse. Au! Oh. Popeye, nein! Beweg dich doch! Sag doch was! Auftrag ausgeführt, Meister. Gut gemacht! Der Typ scheint dir Verlobter zu sein. Ich muss ihn aus der Welt schaffen. Popelei, lebst du noch? Ich sehe lauter Sterne und die Englein singen so schön. Arbeitsroboter, bring den Eindringling in die Arena. Piep, zu Befehl. Hey, was soll das? Lass mich. Keine Faxen. Piep, mitkommen. Scheiße. Was hast du mit ihm vor? In der Arena kann er beweisen, ob er ein Mann ist. Allerdings ist da noch niemand lebend wieder rausgekommen. Das Schauspiel dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Aber... Komm, meine Angebetete. Popeye wird in die große Kampfarena gebracht, wo sich auch viele hundert Omeganer auf Honzos Befehl hin versammelt haben. Der Tyrann selbst nimmt mit Olivia in der Ehrenloge Platz, von wo aus er Popeyes Niederlage beobachten will. Unser Matrose ist noch ziemlich benommen, als man ihn in den Sand der Arena legt. Wo bin ich denn hier gelandet? Und wo ist dieser Honzo mit meiner Olivia abgeblieben? Oh, Kollege Klavon. Was war denn das? Ich werd's verrückt. Ein Monster auf Rädern. Es greift mich an. Der Dampfwalze mit 100 Sachen ist nichts dagegen. Es hat mich glatt überrollt. Das Biest greift schon wieder an. Na warte, diesmal rennst du dir aber den Schädel ein. Schnell ein Döschen Spinat. Schwupps. Delikat. Komm schon her, du rollendes Ungetüm. Ein Frontalzusammenstoß wird dich in deine Einzelteile zerlegen. Ende der Vorstellung. Er hat mein Monster zerstört, mein schönes Monster. Wächter, gebt ihm den Rest. Piep. Zerstört die menschliche Einheit. Dieser Schlammbeißer glaubt tatsächlich, dass er mich nicht runterkriegen kann. Piep. Der Matrose darf die Arena nicht lebend verlassen. Piep. Attacke. Kommt nur her, ihr schiefgewickelten Ölfresser. Euer Pech, dass ihr euch nicht mit Spinat gestärkt habt. Piep. Ich stürze ab. Piep. Ich stürze. Piep. Nicht so schüchtern. Hier kann jeder was abkriegen. Volltreffer. Voll. Will sonst noch jemand was vor den Mast haben? Bip greift ihn von hinten. Na? So schreibt ihr einen Nachschub. Ihr werdet ja immer weniger. Dabei wird's doch gerade jetzt erst gemütlich. Perlo, macht das meine Kampfroboter aus! Zurück, Wächter! Pico übernimmt jetzt! Rückzug, Bip, Rückzug, Bip. Dieses Riesenbaby soll nur kommen. Diese lebende Maschine ist nicht ungefährlich. Ich werde sie vorläufig auf Abstand halten. Autsch! Also sowas. Er hat eine ausziehbare Richte. Ich bin flach. Dann halte ich mich eben links. Autsch! Teufel! Seine linke kann er auch rausfahren. Mal sehen, wie er auf Frontalangriffe reagiert. Ah. Ah. Ah. Der Junge ist aber auf Zack. Er schlägt überall hin, wo ich bin. Vielleicht kann ich ihn so austricksen. Ich muss auf seinen Kopf kommen. Und hopp! Das hilft mir auch nichts. Klappt ja vorzüglich. Er holt schon aus. Bloß weg hier. Das stählerne Ungetüm hat sich seinen Computerschädel demoliert und jetzt fliegen ihm die Sicherungen raus. Nein, Nico, lass mich ganz halten, sonst fallen meine Wächter vom Himmel. Tut doch nach! Tja, das wär's dann wohl. Der Blechhaufen segnet das Zeitliche. Mich gerettet. Wo kommst du denn plötzlich her? Ich bin Honzo in der allgemeinen Aufregung ausgerissen. Da bin ich aber wirklich froh. Honzo ist entmachtet. Popeye hat Omega von seinem Tyrannen befreit. Der ganze Planet feiert ein Fest. Und der König lässt es sich nicht nehmen, dem Retter persönlich seinen Dank auszusprechen. Wir werden dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Das war doch selbstverständlich. Zur Feier des Tages bekommt jeder 10 Liter Manax. Die freuen sich wohl riesig. Erdling, wir wollen uns auch bedanken. Nanu, die beiden Alchemisten, seid ihr nicht mehr närrisch? Nein, der Trunk wird nur kurze Zeit. Na, was für ein Glück. Ja, ja, wir bringen euch schnell nach Hause. Ach, wie lieb. Steigt ein. Start. Und Landung. Lebt wohl, ihr beiden. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, hast du noch Lust, ins Kino zu gehen? Na klar. Hau mich um. Und in welchen Film? Mir egal. Nur nichts mit Science Fiction. Das dachte ich mir.